Ich bin deine Zahnspange. Heute ist der 17. Juni 1963. Kannst du mich mal wieder putzen? Unschuldig. Bunt. Zu laut. Facettenreich. Geil. Trickreich. Schamhaft. Gelegentlich, passenvollrisiert, gebieterisch, herzlich, charmant, taffen, schlagfertig, tolerant, kantig, großzügig, enthemmt, dankbar, schwerelos, offenherzig, ausdauernd, gütig, schön. Frei, weit, tief. Ein Mann mit Rock steht vor mir. Gebieterisch. Ich versuche ihn zu beruhigen. Die Worte fallen nur so aus seinem Mund. Tough. Und ich weiß nicht, schlagfertig, ob er sich auflöst oder ich. Er scheint ein Sprachautomaten-Syndrom zu haben, dem Syndrom verfallen zu sein. Dank. Oder ist es doch nur Ausdruck seiner Liebe?